Ein Kind, dem weniger als 4 Euro am Tag für seine Ernährung zur Verfügung stehen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach später nicht Professor für Astrophysik. Ein Kind, das in einer kleinen Wohnung in einem Viertel wohnt, in dem es nicht alleine vor die Tür gehen darf, wird sich zu Hause schlechter auf die Analyse von Barockballaden konzentrieren können als ein Kind, das in einem hellen, großen Zimmer mit Blick auf den Garten sitzt. Egal, ob diese Kinder gemeinsam in eine Klasse gehen, egal, ob sie vielleicht sogar befreundet sind, sie haben nicht die gleichen Chancen. Im Gegenteil. Wenn wir bei ungleichen Lebensbedingungen von Chancengleichheit sprechen, dann bedeutet das erhöhte Anerkennung für diejenigen, die im Bildungssystem gewinnen. Denn wir gehen ja in unserer sozialpolitischen Traumwelt davon aus, dass alle von der gleichen Startlinie starten, was die Gewinner zu den schnellsten und tollsten Schülern macht, ohne dass wir uns anschauen, unter welchen Voraussetzungen wer an den Start gegangen ist.